Erster, alles im Leben hat seine bestimmte Zeit und jede Handlung unter dem Himmel hat ihren Moment. Zweiter, es gibt eine Zeit, um geboren zu werden und eine Zeit, um zu sterben, eine Zeit, um zu pflanzen und eine Zeit, um Pflanzen auszureißen. Dritter, es gibt eine Zeit, um zu töten und eine Zeit, um zu heilen, eine Zeit, um etwas abzureißen und eine Zeit, um etwas aufzubauen. Vierter, es gibt eine Zeit, um zu weinen und eine Zeit, um zu lachen, eine Zeit, um zu trauern und eine Zeit, um zu tanzen. Fünfter, es gibt eine Zeit, um Steine zu werfen und eine Zeit, um Steine zu sammeln, eine Zeit, um zu umarmen und eine Zeit, um nicht zu umarmen. Sechster, es gibt eine Zeit, um zu suchen und eine Zeit, um zu verlieren, eine Zeit, um etwas zu behalten und eine Zeit, um etwas wegzuwerfen. Siebter, es gibt eine Zeit, um etwas zu zerreißen und eine Zeit, um etwas zu nähen, eine Zeit, um zu schweigen und eine Zeit, um zu reden. Achter, es gibt eine Zeit, um zu lieben und eine Zeit, um zu hassen, eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden. Neunter, was haben Menschen von all ihrer harten Arbeit? Zehnter, ich habe gesehen, dass Gott den Menschen schwere Aufgaben gegeben hat, mit denen sie sich abmühen müssen. Elfter, Gott hat alles zu seiner Zeit schön gemacht und den Menschen auch die Vorstellung von Ewigkeit ins Herz gelegt, aber der Mensch kann Gottes Werk nicht von Anfang bis Ende verstehen. Zwölfter, ich habe erkannt, dass es für die Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Dreizehnter, wenn jemand trotz all seiner Mühe essen, trinken und Gutes genießen kann, dann ist auch das ein Geschenk Gottes. Vierzehnter, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für immer bleibt, man kann nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Gott hat es so gemacht, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Fünfzehnter, was jetzt existiert, gab es schon lange, und was in Zukunft sein wird, gab es auch schon. Gott bringt das Vergangene immer wieder hervor. Sechzehnter, ich sah auch unter der Sonne, dass an den Orten, wo Recht sein sollte, Unrecht herrschte, und wo Gerechtigkeit sein sollte, Unrecht war. Siebzehnter, ich dachte bei mir, Gott wird die Gerechten und die Ungerechten richten, denn er hat für jede Handlung und jedes Vorhaben eine bestimmte Zeit festgelegt. Achtzehnter, ich dachte auch, das geschieht wegen der Menschen, damit Gott sie prüft und sie erkennen, dass sie selbst wie Tiere sind. 19. Denn das Schicksal der Menschen und das der Tiere ist dasselbe, wie die Tiere sterben, so sterben auch die Menschen. Alle haben denselben Atem, und der Mensch hat keinen Vorteil gegenüber den Tieren, denn alles ist vergänglich. 20. Alles geht an denselben Ort, alles kommt aus Staub und wird wieder zu Staub. 21. Wer weiß schon, ob der Geist der Menschen nach oben steigt, während der Geist der Tiere zur Erde hinabgeht? 22. Deshalb habe ich erkannt, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch Freude an seiner Arbeit hat, denn das ist sein Anteil. Niemand kann ihm zeigen, was nach seinem Tod geschehen wird.